In einer kleinen Stadt im Süden seh ich dich zum ersten Mal. Spürst du das Rauschen der Gefühle um uns rum, nur Candlelight? Heute vergessen wir die Zeit. Ich weiß, ein Blick von dir und mein Herz ist für alles bereit. Also sag, bleibst du heute hier? Denn wir haben nichts zu verlieren. Ja, heute verschmelzen wir tief im Ozean. Wir feiern in Venedig, komm uns immer näher. Ich zieh dich an mich um und flüstere, Love is in the air. Ja, diese Nacht hält ewig, um uns rum das Meer. Alles so perfekt und wir sehen Love is in the air. Wir beide kennen uns noch nicht lange, doch deine Augen ziehen mich an. Ich fühl mich safe in deinen Armen. Ja, heute ist es soweit, wir vergessen all die Zeit. Ich weiß, ein Blick von dir und mein Herz ist für alles bereit. Also sag, bleibst du heute hier? Denn wir haben nichts zu verlieren. Ja, heute verschmelzen wir.